Kundgabe 4867. Empfangen durch Bertha Dudder am 28.03.1950. Niemand kann zweien Herren dienen. Wer alles hingeben kann, der wird auch alles gewinnen. Ihr könnet nicht zweien Herren dienen, der Welt und gleichzeitig mir, sondern ihr müsset das eine aufgeben, so ihr das andere gewinnen wollet. Also müsset ihr die Welt opfern, so ihr mich erringen wollet. Dann aber empfanget ihr mehr als die irdische Welt. Denn das Reich, das mein Anteil ist, ist unvergleichlich schöner als die Welt, die ihr mir zuliebe aufgebet. Wollet ihr aber die Welt besitzen, dann könnet ihr nicht gleichzeitig auch mich besitzen. Denn dort bin ich nicht zu finden. Und die mich suchen, müssen es außerhalb der irdischen Welt tun. Ihr verlieret wahrlich nicht viel, so ihr die Welt hingebet um meinetwillen. Denn ich ersetze euch den Verlust tausendfach. Und nimmermehr werdet ihr es bereuen, so ihr mich einmal gewonnen habt. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Darum solltet ihr euer Herz nicht an das hängen, was wertlos ist. Und ihr müsstet euch bemühen, in jenes Land aufgenommen zu werden und die irdische Welt verachten lernen. Ihr müsstet euch frei machen von allem irdischen Gut, von jedem Verlangen danach und allein das anstreben, was ewig ist, was mir angehört und darum überaus wertvoll sein muss. Was der Erde angehört, das lasset hinter euch und strebet meinem Reiche zu. Wendet eure Blicke himmelwärts, und ihr werdet mehr erschauen, als euch je die Erde bieten kann. Lernet die Welt überwinden, so ihr mich besitzen wollet, und entscheidet euch, was für euch von größerem Wert ist. Doch entscheidet euch für das Rechte, denn es geht um euer Los nach dem Tode. Es geht um das ewige Leben. Amen.